Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are in the fifth chapter of 1 John. Wir sind jetzt bei Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes. When we finish this chapter, we finished the entire letter. Wenn wir dieses Kapitel abgeschlossen haben, sind wir mit dem ganzen Brief fertig. So, let's keep going. Machen wir also weiter. Everyone who believes that Jesus is the Messiah is God's spiritual child and has been fathered by God himself. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, ist Gottes geliebtes Kind und wurde von Gott selbst gezeugt. And everyone who loves Father God loves his children as well. Und jeder, der Gott, den Vater, liebt, liebt auch seine Kinder. I don't think John is able to stop talking about the same thing. Ich denke, Johannes kann gar nicht aufhören, darüber zu sprechen. Because now he's telling us exactly what he's been emphasizing so strongly. Denn jetzt sagt er uns genau das, was er schon so stark betont hat. But look what point he's making here. Doch schau, worauf er hier hinaus will. The moment you believe that Jesus is the Messiah, the one who actually gave his life to redeem you. In dem Augenblick, in dem du glaubst, dass Jesus der Messias ist, der sein Leben gegeben hat, um dich zu erlösen. At that very instant, you become God's own child. In demselben Augenblick wirst du Gottes eigenes Kind. And God becomes your father. Und Gott wird dein Vater. So this is not something that's a gradual thing. It's something that is an instant. Das geschieht nicht allmählich, sondern in einem Augenblick. Now how much you experience God as your father, that depends on you. Wie sehr du Gott als deinen Vater erlebst, hängt von dir ab. We have to stop believing this strange religious doctrines. Wir müssen aufhören, an diese seltsamen religiösen Lehren zu glauben. We have to reject these religious thinkings. Wir müssen diese religiösen Lehren ablehnen. That how much we experience from God has to do with what God sovereignly does in our lives. Die besagen, dass die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, davon abhängen, was Gott souverän in unserem Leben tut. This week somebody said to me. Diese Woche sagte jemand zu mir. Since God is sovereign, God can heal whoever he wants. Da Gott souverän ist, kann er heilen, wen er will. And there are some people that God doesn't heal because otherwise he wouldn't be sovereign. Und es gibt manche Menschen, die Gott nicht heilt, weil er sonst nicht souverän wäre. What a twisted doctrine that is. Was für eine verdrehte Lehre ist das? Who gets healed has nothing to do with God anymore, has to do with us. Wer geheilt wird, hat nichts mehr mit Gott zu tun, sondern es hat mit uns zu tun. Where there is faith in what Jesus did, there will be healing. Wo der Glaube an das, was Jesus getan hat, vorhanden ist, gibt es auch Heilung. And the Bible is so clear, the moment you believe in Jesus, you already from that instant are the child of God. Die Bibel ist so klar, in dem Moment, in dem du an Jesus glaubst, im selben Augenblick bist du bereits ein Kind Gottes. And now God has become your father. You choose how much time you spend with that father. Und Gott ist dein Vater. Du entscheidest, wie viel Zeit du mit diesem Vater verbringst. You choose what experiences you have with that father. Du entscheidest, welche Erfahrungen du mit diesem Vater machst. Remember, the same guy who wrote this called himself the disciples whom the Lord loves. Erinnere dich, dass derselbe Mann, der dies geschrieben hat, sich selbst den Jünger, den der Herr liebt, nannte. Because he understood, I am as close to Jesus as I want to be and I'm going to push myself right up to Jesus. Weil er begriffen hat, ich bin Jesus so nahe, wie ich es will, und ich werde mich bis zu ihm vordrängen. You have a father because you believed in Jesus. Now spend time with him, enjoy him, let him love you. Du hast einen Vater, weil du an Jesus glaubst. Verbringe jetzt Zeit mit ihm, genieße ihn, lass dich von ihm lieben. John then concludes again what he's told us so often. Johannes fasst dann noch einmal zusammen, was er uns schon so oft gesagt hat. Everyone who loves Father God loves his children as well. Jeder, der Gott den Vater liebt, liebt auch seine Kinder. I have 3 children. Ich habe 3 Kinder. I love my boys. Ich liebe meine Jungs. I'm telling you, if you would come to me and tell me, Reinhard, I love you so much, you're such an incredible person. Wenn du zu mir kämst und mir sagen würdest, Reinhard, ich liebe dich so sehr, du bist so ein fantastischer Mensch. I've been so blessed through you. Ich bin durch dich so gesegnet worden. But Reinhard, I can't stand your kids. Your kids are an embarrassment to you. Aber Reinhard, ich kann deine Kinder nicht ausstehen. Deine Kinder sind eine Schande für dich. What do you think what I would feel? Was denkst du, wie ich mich fühlen würde? I would tell you straight to your face. Look, if that's how you think about my children, if that's how you treat my children, please don't tell me that you love me. Ich würde dir direkt ins Gesicht sagen, wenn du so über meine Kinder denkst, wenn du meine Kinder so behandelst, dann sag mir bitte nicht, dass du mich liebst. And my children, of course they're not perfect, because who is perfect? Only in Christ we are perfect. Und natürlich sind meine Kinder nicht perfekt, denn wer ist schon perfekt? Nur in Christus sind wir perfekt. And my children also have not always done what has brought pleasure and joy to me. Und auch meine Kinder tun nicht immer alles, was mir Spaß und Freude bereitet. But they're still my children whom I love. Aber sie sind immer noch meine Kinder, die ich liebe. And if you talk bad about my children, this is very offensive and very hurtful to me. Und wenn du schlecht über meine Kinder sprichst, ist das sehr beleidigend und sehr verletzend für mich. You imagine what God feels like if we talk bad about his children. Stell dir vor, wie Gott sich fühlt, wenn wir schlecht über seine Kinder sprechen. John makes it very clear, if you love the Father, you have to love his kids too. Johannes macht es sehr deutlich. Wenn du Gott den Vater liebst, musst du auch seine Kinder lieben. Yes, I know that sometimes the father's kids don't represent the father very well. I understand that. Ja, ich weiß, dass die Kinder des Vaters ihn manchmal nicht besonders gut repräsentieren. Das ist mir klar. But do you think that you have always represented the father well? Aber denkst du, dass du den Vater immer gut repräsentierst? Have you always been the perfect child? Bist du immer das perfekte Kind gewesen? I don't think so. Ich denke nicht. At least I know I haven't. Zumindest weiß ich, dass ich es nicht war. When my boys were younger, they used to fight quite a bit. Als meine Jungs noch jünger waren, haben sie sich oft gestritten. I cannot tell you how hurtful that was to me as a father when my boys were fighting. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mir das als Vater wehgetan hat, wenn meine Jungs sich gestritten haben. And many times I thought, I wonder if the father feels the same pain that I feel when my boys fight. Oft habe ich mich gefragt, ob Gott, der Vater, denselben Schmerz fühlt, den ich fühle, wenn meine Jungs streiten. And I believe he does. Und ich glaube, er fühlt denselben Schmerz. So let's never again assume that we can love the father but not love the children of the father. Lass uns also nie wieder davon ausgehen, dass wir Gott, den Vater, lieben können, aber seine Kinder nicht. They are the children of the same father. Es sind Kinder desselben Vaters. Once the church really understands this and treats all of the children of God with honor and respect, sobald die Gemeinde das wirklich versteht und alle Kinder Gottes mit Ehre und Respekt behandelt, then the world will see that we all belong to the same Father. Wird die Welt sehen, dass wir alle zu demselben Vater gehören. And the world will also see that we all have the same Master and we all are his disciples. Die Welt wird auch sehen, dass wir alle denselben Meister haben und wir alle seine Jünger sind. So, let's love Dad's kids. Lass uns also Papas Kinder lieben. Because Dad loves his kids. Weil Papa sie liebt. If we would understand how much the Father loves the kids that we don't love, wenn wir verstehen würden, wie sehr der Vater seine Kinder liebt, die wir nicht lieben, we would also do everything to love his children. Würden wir auch alles tun, um seine Kinder zu lieben. See you tomorrow. Bis morgen.